Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kuva Podcasts. Für euch hier am Mikrofon Florian, ich präsentiere euch den SodaStream Wassersprudler. Mit diesem Gerät ist es möglich, aus normalem Leitungswasser Sprudelwasser zu erzeugen. Ich habe mir den Streamer gestern bestellt, heute kam er an und ich war so zufrieden, dass ich mir gedacht habe, es muss ein Podcast her, ich muss euch einfach das Gerät zeigen. Ich habe mir das Standard-Set bestellt mit zwei Glaskaraffen, den Streamer und eine Gaskartusche war dabei. Natürlich viel Verpackungsmaterial, wie man das kennt. Und das ist alles nur 119,95. Man hätte es billiger haben können, wenn man dieses Set statt mit Glasflaschen, mit Plastikflaschen, also beziehungsweise Kunststoffflaschen bestellt hätte. Aber man hat mir geraten, am besten, wenn ich mir so ein Gerät zulege, dann mit Glasflaschen. Es sind 0,6 Liter Flaschen und man kann halt bezüglich des Sprudelwassers das Ding in 3 Stufen dosieren. Ganz leicht mit einem Knopfdruck. Nummer 2, wenn man zweimal drückt, ist halt so mittel, kann man sagen. Und dreimal drücken ist ganz starkes Sprudelwasser, kann man sagen. Von der Füllmenge her, von der Kartusche, soll es für 60 Liter Wasser reichen. Ich bin gespannt, wie lange das so hier bei uns durchhält. Und jetzt würde ich mal sagen, gehe ich mal zum Streamer und beschreibe euch mal, wie der aussieht. Bis gleich. Willkommen zurück. Zuerst beschreibe ich euch den SodaStream Wassersprudler. Ich fange mit dem Fuß an, der rechteckig ist, an beiden Seiten eine Rundung hat, beziehungsweise an den kurzen Seiten. Obendrauf befinden sich 2 Türme. Der vordere Turm, der was kleiner ist als der hintere Turm, hat hier unten, wo ich gerade klopfe, das hört man glaube ich, das Behältnis, in dem man die Flasche reinstellt. Obendrauf, klopfe ich hier auch mal gegen, ist der Riegel, erkennt man hier an einer Schnauze, also so fühlt sich das so an, das dreht man dann nach rechts und so öffnet sich das Teil. Und oben drüber ist quasi ja, Abdeckung und Sachen, die jetzt nicht wichtig für mich sind. Hinten, das ist der Tank, in dem befindet sich die Gaskartusche. Und da hinten ist ein Knopf, den man dann drücken muss, wenn man die Kartusche austauschen will und das Ding öffnen will. Nun zeige ich euch, wie man mit dem SodaStream Wassersprudler Sprudelwasser herstellt. Man drehe die Schnauze nach rechts. Nehme eine vorbereitete Wasserflasche. Einstellen. Dann das Behältnis zurückkippen, denn beim Aufmachen kippt es sich nach vorne. Und den Turm runterdrücken. Eine Hand festhalten und dann die Schnauze nach links drehen. Auf den etwas größeren Turm findet man nun einen Kreis. Das ist der Knopf, mit dem man das Sprudelwasser macht. Und man höre, eine Stufe, Stufe 2, Stufe 3. Und dann sollte man ein paar Sekunden warten, bis man das Gefäß öffnet. Denn das Wasser muss wieder zurückgehen. Dank des Sprudels, also beziehungsweise des Gas, geht ein bisschen Wasser nach oben und das sollte sich wieder entspannen quasi. Und jetzt kann man es, glaube ich, öffnen. Siehe da! Tischendes, geiles, tolles Sprudelwasser. Mein Fazit ist, dass es lecker ist, sogar mit Eistee. Ich habe es gerade eben damit gemischt und mir gefällt es, wie ihr hört. Und dazu sage ich nur, wenn ihr Getränke mixen wollt, sei es irgendwie mit Saft oder Sirup, es gibt da verschiedene Rezepte bei SodaStream auf YouTube, Facebook oder deren Webseite, dann beachtet, dass ihr am Ende nach dem Sprudeln erst den Saft oder Sirup hinzufügt. Sonst gibt's eine schöne Sauerei. Und wenn ihr es gemacht habt, dann dreht die Flasche zu, kurz auf den Kopf stellen und dann normal hinstellen. Das war es dann von mir und wir hören uns in einer kommenden Episode und viel Spaß beim öfters hören, beim Zubereiten von irgendwelchen Rezepten, sei es irgendwelche Drinks, die ihr selber mixt oder ja, selber sprudeln lassen wollt. In der Beschreibung werde ich auch den Amazon-Link reinschmeißen, sodass ihr euch das Produkt anschauen könnt und wenn ihr wollt, selber kaufen könnt und dadurch sprudeln könnt. Also, wir hören uns in der nächsten Ausgabe des Podcasts.